Klimaforscher befürchten nach neuesten Schätzungen einen Anstieg des Meeresspiegels um mehr als einen Meter bis zum Ende des Jahrhunderts. Noch im Jahr 2007 hatte der Weltklimarat IPCC von deutlich weniger als einem Meter gesprochen. In Kopenhagen treffen sich derzeit 2000 Klimawissenschaftler aus aller Welt. Mein Kollege Volker Mrazek beobachtet die Konferenz. Volker Mrazek, erklären Sie uns doch bitte genauer, wieso die Wissenschaftler jetzt, nur 2 Jahren, von solch deutlich höheren Werten ausgehen? Ja, das liegt daran, dass der Weltklimarat IPCC vor 2 Jahren eine sehr konservative Schätzung abgegeben hat und da nur bewertet hat, dass sich das Meerwasser ausdehnt, wenn es wärmer wird. Es gibt aber noch einen anderen Effekt, und zwar ist das der Effekt, dass Gletscher, wenn die Eis verlieren, dass dann auch der Meeresspiegel ansteigen kann. Und die Wissenschaftler schauen hier vor allen Dingen auf Grönland und die Westantarktis. Und da hat es gerade in den letzten 1-2 Jahren eine Reihe neuer Messergebnisse gegeben, auch noch aus den letzten Monaten. Und da zeigt sich, dass die Schmelzraten vieler dieser Gletscher stark zugenommen haben. Und wichtiger noch ist, dass sie sich sogar schneller Richtung Meer schieben und dann regelrecht abbröckeln und ins Meer stürzen, ohne überhaupt zu schmelzen. Und das weiß die Wissenschaft mittlerweile, ist sogar der stärkere Effekt. Also insgesamt kann man sagen, der Meeresspiegelanstieg beschleunigt sich dadurch auch heute schon. Und deswegen rechnen die Klimaforscher auch in ihren Prognosen mit wesentlich höheren Pegelständen. Und deswegen kommen sie eben zu einer revidierten Zahl für das Jahr 2100. Das ist immer so der Blickpunkt der Klimamodelle. Und da sagen sie, das könnte 1 Meter oder sogar mehr sein. Und sie sagen, das sei kritisch. Ja, man kann sich vorstellen, es gibt kleine Inselstaaten, zum Beispiel im Pazifik, die ragen nicht einmal so hoch aus dem Meer. Gibt es denn noch andere Erkenntnisse der Klimaforschung von 2007, die jetzt revidiert werden müssen? Nicht unbedingt revidiert werden müssen, aber es gibt fortgeschrittene Trends und da sind die Erkenntnisse im Prinzip auch traurig. Da zeigt sich zum Beispiel, dass die Treibhausgasemissionen weiter ungebremst steigen, obwohl wir ja das Kyoto-Klimaschutzprotokoll haben und auch eine Weltklimarahmenkonvention. Die treibende Kraft dahinter ist das Wirtschaftswachstum der Schwellenländer China und Indien. Bei denen ist es zwar so, dass sie immer noch einen sehr, sehr geringen Pro-Kopf-Verbrauch haben bei der Energie und damit auch sehr, sehr geringe Pro-Kopf-Emissionen. Die sind wesentlich geringer als die der USA und zum Beispiel die von Deutschland. Aber insgesamt steigen die CO2-Emissionen dieser Länder stark an und ein sogenanntes globales Kohlenstoffprojekt kommt hier zu dem Schluss, dass Indien jetzt wohl in Kürze Russland als drittgrößten Klimasünder der Erde überholen wird. Das heißt, die Wissenschaftler sagen, die Zeit wird im Grunde noch knapper, um etwas zu tun, damit die CO2-Emissionen, die Treibhausgasemissionen wirklich senken. 2007 hieß es beim Weltklimarat noch, dass die Treibhausemissionen weltweit bis 2050 halbiert werden müssten, wenn ein Temperaturanstieg um mehr als die kritischen 2 Grad vermieden werden soll. Da wären ganz besonders die Industriestaaten in der Pflicht. Müssen wir nach diesen neuen Erkenntnissen nicht noch mehr reduzieren, noch viel mehr reduzieren, schneller? Also die Wissenschaftler halten an diesen Szenarien fest, denn die sind ja schon darauf ausgerichtet, dass man diese 2-Grad-Kurve noch bekommt. Sie sagen nur, wenn wir jetzt sehen, dass im Moment noch nichts passiert und die Emissionen, obwohl das Kyoto-Klimaschutzprotokoll gerade läuft, das läuft ja im Jahr 2012 aus, und wir sehen, dass wir keine Reduktion haben, obwohl wir die eigentlich schon haben wollten, zumindest bei den Industrieländern, dann bedeutet das, dass wir uns wahrscheinlich noch mehr anstrengen müssen, um dieses Ziel überhaupt erreichen zu können. Und einen Plenarvortrag hat hier der Vorsitzende des Weltklimarates, das ist ein indischer Umweltwissenschaftler und Ingenieur, Rajendra Pachauri, gehalten, und er sagte und hat dann nochmal bekräftigt, uns läuft die Zeit davon, das Problem ist dringlicher denn je. Bis 2015, das hat er bekräftigt, muss der CO2-Ausstoß, der globale, einen Scheitelpunkt erreicht haben, dann soll er zurückgehen, sonst würde man dieses Ziel wohl nicht mehr erreichen.